Er fragte, wie in diesem Land überhaupt je wieder Kultur entstehen könne, und wies dann auf die Menschen hin, die sich widersetzt hatten. Kultur sei Widerstreit, sagte er, und Auflehnung. Zu messen sei die Stärke der Auflehnung am Grad der Unterdrückung. Solange der Wille zur Gegenwehr vorhanden sei, sei auch Kultur vorhanden. In Schweigen, in Anpassung schwinde die Kultur, gäbe es nur noch zeremoniell, Ritual. Auch wenn bei der ungeheuren Übermacht nur noch wenige Hunderte an ihrer Auflehnung festhielten, so beweise dies doch das Vorhandensein einer Kultur. Und wie hoch sei diese Haltung doch zu bewerten angesichts der Ausrottungen, wie sie jetzt begangen würden in den Lagern im Osten. Die Ziffern, die uns zukommen, sagte er, sind unvollständig. 12.000, 16.000, 40.000 sollen es sein, auf jeden Schub. Die Juden sind es, die dort aufgehen in Rauch, während unsere Regierungen schweigen. Unruhe entstand. Rufe waren zu hören, das ist nicht möglich, das ist nicht wahr. Aus solchem Boden, sagte er, hat unsere Kultur zu wachsen. Und als er zu erklären versuchte, wie es zu der Bestialität hatte kommen können und als Gründe dafür die Autoritätsgläubigkeit nannte, den bedingungslosen Gehorsam, das militärische Ideal des deutschen Volks, weckte er die Missbilligung der in der Hierarchie erzogenen Funktionäre, denen die Ehrfurcht vor den Autoritäten, der Wille zur strengen Pflichterfüllung, die militärische Disziplin ins Blut gegangen waren, und die meinten, dass gerade solche Eigenschaften den Weg zu neuen Leitbildern ebnen könnten. In der Erwartung, sagte er, die Deutschen könnten die Verantwortung für ihr Versagen wieder bei anderen suchen, sei es die Aufgabe der Emigration, die während langer Jahre Kenntnis vom Wesen verschiedenster Länder erworben habe, für das Entstehen einer neuen Gesinnung zu wirken. Dies verstieß nicht gegen die Auffassung der meisten. Doch als er dann von der Notwendigkeit der Einordnung Deutschlands in eine europäische Zusammengehörigkeit sprach, kam ein Raunen und Zischen auf. Und die Frage wurde laut, was für ein Europa, was für eine Zusammengehörigkeit denn vorgesehen sei. Und so manche Hand ballte sich zur Faust, dass die Knöchel weiß wurden. Doch erst ein Jahr darauf, nach der Konferenz von Jalta, bei der nicht nur die Aufteilung Deutschlands, sondern auch die Grenzziehung durch den ganzen Kontinent entschieden worden war, zeigte sich, warum sich an jenem Abend nicht Übereinkommen, sondern Misstrauen angebahnt hatte. Die kommunistischen Politiker wussten, dass die Westmächte eine Veränderung zum Sozialismus in Deutschland nicht dulden würden und dass die von ihnen beabsichtigte sozialistische Demokratie nur unterm Schutz der Sowjetunion entstehen könnte. Churchill hatte nie verhehlt, dass er von der Bekämpfung des Bolschewismus nicht ablassen werde. Und die Sozialdemokraten der Gruppe um Vogel und Ollenhauer in London hatten ihm beigepflichtet. Dies bedeutete, dass es zur Konfrontation kommen musste. Im Januar 1944, als sich die sowjetischen Armeen Deutschland entgegenwälzten und der imperialistische Westen hoffte, sie möchten dabei verbluten, hatte die Kommunistische Partei bereits ihre Anstrengungen gesteigert, um ihren Platz in der Nationalen Front zu sichern. Die Kommunisten klagten die rechten Sozialdemokraten des Betrugs an den antifaschistischen Kräften an, während die Gegenseite sie verdächtigte, dass sie mit dem Nationalkomitee nur den Kommunismus nach Deutschland tragen wollten und nichts anderes im Sinn hätten, als die Volksfront ihrer Vorherrschaft zu unterwerfen. Dies alles wurde im Januar 1944 noch kaum ausgesprochen, war nur spürbar für den, der mit der politischen Arbeit zu tun hatte. Obgleich Hodan alles daran setzte, die Demokratie, wie sie im Keim im deutschen Untergrund angelegt worden war, zur Verwirklichung zu bringen, war er auch ein Seher, ein Kenner der menschlichen Schwächen und Verirrungen. Und dies war es, was ihn plötzlich zum Stocken brachte. Befürchtend, ein Erstickungsanfall stehe bevor, öffnete ich schon den Kasten mit der Spritze. Doch was ihn für einen Augenblick verstummen ließ, war die Vorstellung, wie die beiden von gegensätzlichen Ideologien geladeten Heere in Deutschland aufeinanderstoßen würden. Die Lösung der Vernunft um deren Willen der Bund gegründet worden war, hatte sich ihm auf unheimliche Weise entzogen. Und wenn er nun die Leere seiner Worte empfand, so war dies nicht nur die Folge der Einsicht, dass zwei feindliche Systeme einander gegenüberstünden, dass es nur noch um das Prinzip des Wachstums unerhörter Mächte gehe, wobei nach den Völkern nicht mehr gefragt würde, sondern auch das Wissen um die ganze unaufhaltsame atavistische Aufspeicherung, wie sie betrieben worden war unter einer von Männern ersonnenen, von Männern bis in die letzte Katastrophe geführten Ordnung. Kein Hirn reichte aus, um eine Veränderung zu bewirken. Keiner der bisherigen Gesellschaftsformen war es gelungen, das Muster der männlichen Desperation zu brechen und durch einen Sinn für das Gemeinwohl zu ersetzen. Nicht einmal zwei universale Vernichtungskriege während einer Generation hatten die Raserei der Männer erschöpfen können. Ja, auch die Frauen hatten sich mit hinein in die Besinnungslosigkeit reißen lassen, hatten am rückständigen Denken, das ihnen eingepeitscht worden war, festgehalten, als Tyrannenmusen, Heldenmütter hatten sie Teil an der Verblödung. Frauen wie Männer hatten die Last der von ihnen verursachten Leiden und Schrecken zu tragen. Doch die Männer waren die Antreibenden und die Weiber folgten in ihrer Unterwürfigkeit. Und es war kein Trost in dieser aus männlichen Revieren bestehenden Welt, in der die grausigsten Zerfleischungen stattgefunden hatten, von der Existenz künstlerischer Überlegungen zu wissen. Was sich noch in diesem immer enger gewordenen Freiraum erreichen ließ, konnte nur von Ohnmacht gezeichnet sein. In Hoddans fast geflüsterter, bescheiden wirkender Zurücknahme des Themas auf den Wunsch deutscher Emigranten, mit Angehörigen des schwedischen Kulturlebens zum Austausch von Erfahrungen zu gelangen, was vielleicht zu einer neuen Sicht auf die bevorstehende Arbeit führen könnte, lag das Schwindelgefühl angesichts der Unvereinbarkeit, die sich vor ihm aufgetan hatte, und mit der Zähigkeit, mit der er jeden Atemzug der Krankheit entreißen musste, beschwor er noch einmal, die Hände an die Kante des Puls gestemmt, den humanistischen Realismus, der den Gedanken der Ausweglosigkeit so verächtlich machte. Vor ihm saß die starke kommunistische Fraktion. Ihre Mitglieder waren angereist aus allen Teilen des Landes. Dass sie noch nicht, wie die deutschen Sozialdemokraten, in der Hauptstadt ansässig sein durften, verlieh ihrer Gegenwart besonderen Nachdruck. Brauchten sie sich auch nicht mehr zu verstecken, so war ihr Auftreten doch von dem Trotz geprägt, der in den Jahren der Illegalität entwickelt worden war. Wehner war nicht unter ihnen, auch Wagner, Wehners Vertrauter und einige andere fehlten. Das zeugte davon, dass sie ihre Gruppe gesäubert hatten, von denen, die von der Linie der Partei abgewichen waren. Dies war richtig, denn bei allem Einheitsstreben ging es auch um die Frage der Macht. Nur die wenigsten wussten, dass Wehner ausgeschlossen worden war aus der Partei, vielleicht nicht einmal er selber, der jetzt als Gärtner im Internierungslager Smedsbo arbeitete und Rosenbeete pflegte. Mewis brauchte Wehners Fernbleiben nicht zu erklären, denn dafür hatten die schwedischen Ordnungsmächte die Verantwortung zu tragen. Er war seinen Rivalen losgeworden und konnte jetzt uneingeschränkt den Parteiabschnitt leiten, nach den Weisungen des Zentralkomitees in Moskau. So hatte es zu sein. Eine Front ließ sich nur halten, wenn die verlässlichsten und härtesten vorn standen. Die Kommunisten waren immer die Avantgarde gewesen. Sie hatten nie nachgegeben und die größten Opfer gebracht. So war es im Exil und in Deutschland. So war es in allen besetzten Ländern. Sie mussten ihre Stellung verteidigen. Bei Kriegsende würde es darauf ankommen, dass ihre Organisationen handlungsfähig waren. Sie durften sich nicht nehmen lassen, was sie sich im Untergrund erkämpft hatten. Die Kommunistische Internationale war im vergangenen Jahr aufgelöst worden, um den Parteien in den einzelnen Ländern größere Bewegungsfreiheit zu geben, ihre eigene Beschlusskraft zu stärken. Doch der Internationalismus würde weiter bestehen. Schwere Prüfungen hatte es gegeben. Lange hatte die Taktik sie nach außen hin zum Stillhalten gezwungen. Von ihren Zielen aber waren sie nie abgewichen. Jetzt hatten sie dafür zu sorgen, dass die vielen rückschrittlichen Bestrebungen nicht die Oberhand gewinnen. Waren ihnen hier draußen die Sozialdemokraten auch zahlenmäßig überlegen, so waren sie es doch, die Einigkeit aufweisen konnten. Die Entschlossenheit, die Einigkeit stand ihnen in den Gesichtern geschrieben. Rodin kam es eher wie eine Gleichmachung vor. Die Einigkeit war ihnen nützlich bei Debatten, da konnte sich ihre Meinung zehnfach zur Geltung bringen, während die Ansichten der Sozialdemokraten sich in ein Dutzend Richtungen aufteilten. Gab es bei den Kommunisten Geschlossenheit, so ging von den sozialdemokratischen Gruppen immer etwas Verschwommenes, Fließendes aus. Doch hatte Rodin, der sonst Genauigkeit forderte, begonnen, das offene Argumentieren, dieses fortwährende Peilen, dem fertigen Urteil vorzuziehen. Er wusste, dass auch die Kommunisten ihren Standpunkt erst nach langen Auseinandersetzungen erreichten, um dann gemeinsam dafür einzutreten. Aber jetzt schien ihm, als lasse sich nur in dieser Art von Spektralanalyse, wie die Sozialdemokraten sie betrieben, etwas Zuverlässiges finden. Er hatte sich von der kommunistischen Partei entfernt, weil dort schon ein Zweifel als Angriff ausgelegt wurde und abweichende Bewertungen gleich zu Auseinandersetzungen wie vor Gericht führen konnten. Die Sozialdemokraten machten kein Geheimnis daraus, dass ihre Fraktion vielfältig zusammengesetzt war. Und nicht einmal von jedem Einzelnen ließ sich sagen, was er repräsentierte. Tarnow, Stechert, Heinig, Blachstein waren aus der Gewerkschaftsbewegung hervorgegangen. Sie hatten früher zum radikalen Flügel gehört, standen nun aber zum Teil hinter der konservativen Londoner Leitung, stimmten mit dieser überein in der Gegnerschaft zum Kommunismus und unterschieden sich von ihr nur durch ihre antifaschistische Haltung, eine Haltung, die allerdings in den Augen der Kommunisten völlig unverbindlich war. Für sie glichen sie jenen Sozialdemokraten, die sich nach dem vorigen Krieg auf die Seite des Volks gestellt hatten, doch nicht, um für dessen Rechte zu kämpfen, sondern um es wieder der Macht der Industrien und des Kapitals auszuliefern. Während die einen eine Einheitsfront gegen den Faschismus nicht zulassen würden, gab es andere, wie die alten Gewerkschafter Krebs und Mograuer, die mit der kommunistischen Partei zusammenarbeiten wollten. Beide Gruppen würden sich um die Arbeitenden bemühen, hier mit dem Ziel, so viel wie möglich vom noch Vorhandenen übernehmen zu können, die deutsche Arbeitsfront zur Grundlage für den Wiederaufbau der Gewerkschaften zu machen, dort mit der Absicht, alles, was zum Aufkommen des Faschismus geführt hatte, zu beseitigen und neue soziale Organisationen entstehen zu lassen. Tarnow und Stechert waren die bekanntesten der sozialdemokratischen Publizisten. Eigentlich bestand die gesamte Parteigruppe aus einem intellektuellen Zentrum. Allein durch die Menge der herausgegebenen Bücher und der in Zeitungen und Zeitschriften verbreiteten Artikel drängten die Sozialdemokraten alles zur Seite, was es an kommunistischen Theorien und Anleitungen gab. Da waren Verfasser wie Strelewitz, Friedländer, Rück, Fricke, Kötting, Enderle, Szende, da waren Willy Brandt und Fritz Bauer und Unabhängige wie Behrenzsohn, der Literaturhistoriker, Benedikt, der frühere Herausgeber der Wiener Neuen Freien Presse, Käthe Hamburger und Max Tau, die der Sozialdemokratie nahestanden. Szende, Strelewitz, Rück, Enderle waren Mitglieder der Kommunistischen Partei gewesen. Enderle war 1928 ausgeschlossen worden, Strelewitz in der Tschechoslowakei zu den Volkssozialisten übergegangen, Blachstein und Brandt waren aus der Sozialistischen Arbeiterpartei gekommen, Blachstein war in Spanien, wo er der revolutionärsozialistischen Jugend angehört hatte, während der Aktionen gegen Nin und dessen Gefolgschaft verhaftet worden und kurz vor dem Ende des Bürgerkriegs aus dem Gefängnis der Kommunistischen Partei nach Frankreich entkommen. Sie alle waren geformt worden von den politischen Verwicklungen und Fäden, hatten, nach den Erfahrungen der späten 30er Jahre, ihre Einstellung gegenüber der Sowjetunion geändert. Manche auch waren, nach der Ausweitung des Kriegs, wieder zur Verständigung bereit. Doch für alle diese umhergestoßenen Sozialisten, Reformisten, Marxisten, war die Sozialdemokratische Partei zum gemeinsamen Ausgangspunkt ihrer vielseitigen Arbeit geworden. Ihnen stand die sozialdemokratische Presse im Land offen. Die kommunistischen Schriftsteller indessen waren allein auf das Blatt des Nationalkomitees, die politische Information angewiesen. Strelewitz dieser zierliche Dialektiker, ganz Kopf, winzige Hände, leicht krächzende Stimme, war der beweglichste unter den sozialdemokratischen Publizisten. Doch Hodann schätzte auch Friedländer, der Sinn hatte für das Drastische, Groteske, der ausschweifen, sich gehen lassen konnte, wie die Kommunisten es nie wagten. Dort hielten sich auch die selbstständigsten Autoren wie Glück auf und Seidewitz strikt an die Direktiven. Dort wurde propagiert, was der Partei unmittelbar diente. Dort waltete der schwere und trockene Ernst. Es war doch merkwürdig, dass von den Arbeiterparteien hier fast nur die Intelligenz versammelt war, dass die sozialdemokratische Fraktion überhaupt nur aus Gelehrten bestand. Vielleicht sollte dies einen Kulturbund darstellen, was aber dann dessen Unzulänglichkeit offenkundig gemacht hätte. Ein Blick in die Runde verriet, dass das Bildungsbürgertum, das in Ärmlichkeit den Kleinbürgern in nichts nachstand, im Saal dominierte. Das proletarische Element blieb beschränkt auf die Künstler, die seit langem Kulturarbeit zumeist in Lagerlokalen, Werkstätten, Fabriken leisteten und auf diese Weise ihrer Malerei und Musik, ihrer Dichtung und Wissenschaft Stoff hinzugewonnen hatten, der bei ihrer Ausbildung nicht behandelt worden war. Und einige von ihnen, die noch nicht ganz entmutigt worden waren, hegten die trübe, matte Hoffnung, der Bund könne ihnen zu einer Plattform werden, von der aus ihr Beruf, ihre besonderen Kenntnisse und Eignungen sich zur Anwendung bringen ließen. Auf sie alle traf zu, dass sie sich nicht fragten, was sie vollbracht, wie sie sich entwickelt hatten, sondern wie sie sich denn über Wasser halten konnten. Denn wenn es ihnen auch geglückt war, mit ein paar Bildern, die zu malen sie die Kraft gehabt hatten, an einer Ausstellung teilnehmen zu können, oder wenn, nach wie viel zurückgewiesenem, tatsächlich einmal ein Aufsatz in einer Zeitschrift gedruckt worden war, so war das Schweigen um sie her doch so groß, dass sie Vergessene waren. Und nur deshalb an diesem wintrigen Freitagabend in der Bürgerschule am Jarlaplan saßen, um einander zu beweisen, dass sie noch am Leben waren. Früher waren sie einander hin und wieder begegnet, beim Abholen der Unterstützung, beim Anstehen in der Baracke auf dem Riederholm, zur Verlängerung des Fremdenpasses oder in den Cafés um den Stureplan an der Kungsgatter. Jetzt waren sie zum ersten Mal fast vollzählig versammelt. Und doch wollte keine Gemeinde aus ihnen werden, denn das Exil führte nicht zusammen, sondern ließ jeden mit seiner Entwurzelung allein. Bei den meisten war die Zermürbung schon so weit fortgeschritten, dass sie zu einer Gemeinschaft auch kaum mehr fähig waren. Viele waren zwar ansässig geworden in der Stadt, doch das Exil waren sie nicht losgeworden. Sie hatten sich damit abgefunden, dass es in dieser Zeit eine Beheimatung nicht mehr gab, dass das Äußerste, was sich erreichen ließ, ein Dach überm Kopf war, ein notdürftiges Auskommen, und sie wussten, dass sie hierbleiben würden. Was hinter ihnen lag, war für immer verloren. Behrensohn, der nach Hodann über Thomas Mann sprechen würde, hatte keine Professur in Schweden gefunden. Er verbrachte seine Tage als Archivarbeiter. Und Lise Meitner, die Physikerin, führte irgendwo in einem Laboratorium eine untergeordnete Tätigkeit aus. Als einzigem unter den geflüchteten deutschen Ärzten war Citron, der zum Danziger Kontingent gehörte, die Genehmigung gegeben worden, eine Praxis zu eröffnen. Doch durfte er nur Emigranten behandeln. Lindner praktizierte als Hausierer, trug seine medizinische Kapazität in der schäbigen Tasche, ständig auf dem Sprung, einem mittellosen Kranken zur Hilfe zu kommen. Auch auf dem Gebiet der Musik machte Schweden seine absoluten Hoheitsansprüche geltend. Keine Konzerthalle fanden die Komponisten Glaser und Holewar, die Pianisten Stempel, Engländer, Fischer, Klinger, die Sängerinnen Spilgar, Stahl, Ribbing. Nichts zu tun gab es für den Musikwissenschaftler Emsheimer. Und am schlechtesten war es um die Schauspieler und Regisseure ohne Theater bestellt. Da saßen Arpe, Winner, Trepte und Greit und warteten darauf, nach den Reden eine Szene aufführen zu können. Da war Helbig, der Bildhauer, um dessen Mund es zuckte, eine Folgeerscheinung seiner Verschüttung im vorigen Krieg. Da war Tombrock, zerzaust, vor sich hinmurmelnd, und Rubinstein, die Malerin, aus deutschem Zuchthaus in die Sowjetunion geflohen, aus sowjetischem Zuchthaus nach Deutschland verschickt, aus dem Frachtzug geflüchtet, über Riga nach Schweden gelangt. Und da war Rosalinde, ihr zartbraunes Gesicht sah ich auftauchen und wieder verschwinden in der seltsam wogenden, schwankenden Masse. Die Anwesenheit einiger Schweden, wie Ljungdahl und Mattis, Tegen, Hamar und Gunnar Myrdal, der die Veranstaltung eröffnet hatte, schien einen Anschluss an das Kulturleben zu versprechen. Und sie waren doch nur eingetreten in einen Kreis der Verbannten, wie um ihnen zu zeigen, dass es einige gab, die ihre noch gedachten, um aber gleich wieder zu verschwinden in Gefilden, in denen sie unerreichbar sein würden. War es auch, als wende Hodan sich an all die Gestrandeten, die dort in der stickigen Luft vor ihm kauerten, so galt seine Aufmerksamkeit doch den wenigen Militärflüchtlingen, die Urlaub aus ihren Lagern erhalten hatten und von denen ein paar zur Gruppe um Warnke herangezogen worden waren. Er sah diese eifrigen, formbaren Gesichter, denen er schon bei seinen Besuchen in den Quartieren begegnet war. Ihr Entschluss zur Flucht aus der Armee war der erste Schritt zu einer neuen Lebenseinstellung gewesen. Wie aber, fragte er sich, sollten sie sich nun zurechtfinden, da sie dem Griff der Diktatur entkommen, unter neue politische Einflüsse gerieten? Ihm, dem im Umgang mit jungen Menschen erfahrenen Psychologen, hatten manche bereits Vertrauen gezeigt. Es ging um Fragen, von denen ihr künftiges Dasein abhing, um die Konfrontation mit ihrem eigenen Gewissen. Er wollte an ideologische Entscheidungen noch nicht rühren, wollte erst das Gefühl der Schuld wegen der Fahnenflucht, das ihnen oft unbewusst zusetzte, wegräumen, den Grund zu einer neuen Moral in ihnen entstehen lassen, ihren Sinn stärken für den Wert der freien Wahl. Den Parteifunktionären aber musste es wichtiger sein, sie für praktische Zwecke zu gewinnen. Sie, die seit früher Jugend abgeschnitten waren vom Verständnis für andere Nationen, die aus dem Vakuum kamen, das nach dem Zerschellen ihrer alten Ideale zurückblieb, mussten wieder zu einer Zusammengehörigkeit gebracht werden. Ihre Erziehung in den großen Verbänden, ihr Patriotismus, ihre Hingabefähigkeit waren noch in ihnen und konnten sich, ehe die Funktionslosigkeit sie passiv machen würde, nutzen lassen. Es hatte Hodan beeindruckt, wie plötzlich wieder neue Menschen in Erscheinung getreten waren, Menschen, die sich herausgelöst hatten aus alten Zusammenhängen. So war es 1918 gewesen und während der 20er Jahre. 1936 dann, als Spanien rief, freiwillig waren sie gekommen. Keine Ermahnungen, keine Kommandos bedurfte es. Doch wenn sie damals bereit gewesen waren, für gesellschaftliche Veränderungen zu kämpfen, so wurden sie jetzt von diffusen Einsichten geleitet. Allzu unkundig noch, ausgehöhlt von den faschistischen Lehren waren sie, um zu den Pionieren zu werden, als die sie die kommunistischen Organisatoren schon sehen wollten. Was sie wollten, war, aus den Zwängen heraus zu sich selber zu kommen. Und in dieser Offenheit durften sie nicht gleich wieder zu anderen Gelöbnissen, zu einem anderen Gehorsam gebracht werden. Dennoch erwähnte er im Frühjahr 1944 bei Gesprächen in seiner neuen Wohnung in der Villa am Stenhalsweg auf Stora Essingen noch kaum den Widerstreit, der sich beim Werben um die Militärflüchtlinge, von denen nun viele aus den Sammelstellen entlassen worden waren, ergeben hatte. Erst im Sommer, nach der Invasion im Westen, wurden die Auseinandersetzungen heftiger und verschärften sich in dem Grad, in dem die Armeen Deutschland näher rückten. Auch die Kommunisten hatten nun die Sammelstelle ihrer Partei nach Stockholm verlegen dürfen. Konferenzen fanden dort statt, es kam zu regelmäßigen Treffen mit den ehemaligen Soldaten. Komitees, Vereine waren gegründet worden, es gab Schulungskurse, Wochenblätter, und bald war eine Gefolgschaft der Aktivsten entstanden für die revolutionäre Bewegung, die zur Volksherrschaft führen sollte. Wie die erste Veranstaltung des Kulturbunds, unbemerkt von der Öffentlichkeit, höchstens begleitet von ein paar spöttischen Notizen in der Presse, vorübergegangen war, so war auch das, was sich innerhalb des Bunds vollzogen hatte, nur wenigen bekannt. Den meisten war, wenn sie später an den Abend zurückdachten, dessen Abschluss im Sinn geblieben, der Auftritt der Schauspielergruppe. und sie hätten nicht mehr zu beschreiben gewusst, wie die Wiese des Rütli überm nächtlichen See, dazu die hohen, eisgekrönten Felswände ringsum mit ihren Stiegen und Leitern, auf der schmalen Bühne, die neben dem Klavier kaum Platz ließ, hatten erstehen können. Weniger die Technik als die Einbildungskraft der Armut musste es gewesen sein, die sie an den Fuß des Gotthards, unter den Schein des von doppelten Lichtringen umgebenen Monds versetzte und sie an dem Freiheitsschwur der Gründung des Volksstaats teilnehmen ließ. Greit, mit wallendem Haar, hatte seine große Stunde als Stauffacher, Trepte spielte stämmig den Melchtal und Winners Pfarrer verstand es, viele zu rühren. Als die Bewaffneten von den Höhen hinabgestiegen, aus der Tiefe heraufgeklettert waren, wurde verwundert gefragt, ob dies denn Schiller sei, denn nur wenige erinnerten sich noch an das Stück. Es schien geschrieben für sie, die sich hier ungesetzlich, wie es hieß, der Not der Zeit gemäß versammelt hatten. Jeder Vers von dem unwirtlichen Gestade, der Ohnmacht Tränen, richtete sich an sie, die Freunde des vergewaltigten Lands. Und so trugen alle Rösselmanns Worte vom Eid des neuen Bunds und Stauffachers letzte Ermahnung mit sich hinaus auf die schneenassen Straßen. Bis in den Sommer ließ es sich im Glauben an die gemeinsame Front leben. Dann aber wurde die Front zur Scheidelinie. Auf der einen Seite verhielt man sich abwartend, auf der anderen Seite wurde sie mit marxistischen Staatsbegriffen belegt. Mit dem verstärkten militärischen Druck auf Deutschland war es immer deutlicher geworden, dass die Westmächte, unterstützt von der rechten Sozialdemokratie, gleich nach dem Sieg dazu übergehen würden, den Kampf gegen den Kommunismus weiterzuführen. Die Allianz würde nur bis zum Friedenstag dauern. Nach der Vernichtung der Kräfte im Untergrund und der Aufreibung des größten Teils der bürgerlichen Opposition standen die kommunistischen Politiker im Exil allein mit ihren Bemühungen um die einheitliche Front und damit um den einheitlichen deutschen Staat. Indem die Sozialdemokraten, die mit ihnen zusammenarbeiten wollten, immer weniger geworden waren, musste das Bild der Front die Prägung annehmen, die die kommunistische Partei ihr gab. Wenn jetzt von einer antifaschistisch-revolutionären Front die Rede war, so war dies bei der Ungewissheit über die Entwicklung im Land nicht Wunschdenken, sondern bedingt durch den sich bereits abzeichnenden, erweiterten Klassenkampf zwischen Imperialismus und sozialistischen Kräften. Für diese Auseinandersetzung hatten die Kommunisten ihren Platz zu sichern. Die Notwendigkeit, jeden, der noch zu einem Bündnis bereit wäre, zu gewinnen, rechtfertigte das Übergreifen der Ideologie auf die Aktivitäten des Bunds. Dass der Kulturbund über den Parteien stehen sollte, widersprach nicht dem Versuch, so viele wie möglich zur Aufgabe zusammenzuschließen, die Einheit der Kultur zu bewahren. Dagegen diente die Resignation derer, die eine Politisierung des Bunds fürchteten, einer einseitigen Politik, der reaktionären Politik, die das Ende der Grundlagen des Bunds mit sich bringen würde. Mit seinem Wunsch, unabhängig zu bleiben, fand Rodin sich plötzlich isoliert und musste sich als Abtrünniger, ja als Verräter bezeichnen lassen. Im Herbst, wenn ich ihn sah, an seinem großen, mit Dokumenten und Streitschriften beladenen Tisch, musste ich oft daran denken, wie er im Landhaus am Yukar der Cueva la Potita die Rapporte über die Misshelligkeiten zwischen Personal und Patienten geordnet und nach Lösungen gesucht hatte, umgeben vom Zyklus der Geschichte des Don Quixote auf den Wandfliesen, und was von ihm damals schon als beginnender Bruch zwischen zwei gänzlich verschiedenen Lebenshaltungen empfunden worden war, hatte sich jetzt vollendet. Wie für ihn soziales Denken verbunden war mit individueller Verantwortung, so war ihm auch eine Stellungnahme nur etwas wert, wenn sie ihren Grund im eigenen Urteil hatte. Gerade dieses Land, das Millionen Menschen in den Tod getrieben hatte, bedurfte jetzt derer, die des Zweifelns fähig waren, die sich der Welt ihrer Väter, den Geboten der Patriarchen, nicht länger fügen wollten. Er konnte sich nicht auf die Seite derer stellen, die für die nationale Front kämpften. Nicht nur war ihm alles Nationale zuwider, vor allem, wenn es das Land betraf, das an seinem Chauvinismus zugrunde ging, er kam auch nicht los von den finsteren Erinnerungen an die Deformationen der sowjetischen Partei. Der Heroismus des Volkskriegs, hatte ihn die Zeit der Menschenverachtung nicht vergessen lassen. Er konnte kein Vertrauen aufbringen für die, die gewillt waren, die Dogmen ihrer Partei auf neue Generationen zu übertragen. Es durfte nach der Befreiung nichts mehr von Absolutismus geben. Was kommen müsste, habe einzig eine Epoche der Selbstprüfung zu sein. Doch es eilte. Geduld war erforderlich für die Kommunisten, um mit kleinsten Gruppen der Soldaten zu diskutieren, kreuz und quer durchs Land zu reisen, um sie aufzusuchen, in den Wäldern, bei der Landarbeit, in ihren Baracken, an Einzelne, die noch schwankten, lange Briefe zu schreiben, ihnen den Werdegang zu erklären, der zum Faschismus hatte führen müssen. Sie, die Jungen, waren nicht zu schonen, sie mussten nach ihrer Flucht zur Gegenwehr gebracht werden. Gerade sie, die dabei gewesen waren, als die Nachbarländer überfallen wurden, hatten nun zu zeigen, dass sie nicht länger übereinstimmten mit der Führung. Gerade von ihnen hatte der Kampf gegen das Regime auszugehen. Und wenn dies deutlich würde, so würde es die Bevölkerung beeindrucken. Die Aufrufe der eigenen Soldaten an die Arbeiter, ihre Brüder, könnte in letzter Stunde noch das Land von Grund auf verändern. Die Anstrengungen der Funktionäre, von denen es doch kaum mehr als ein Dutzend gab, waren getragen vom Willen, die Geschichte in Bahnen zu zwingen, auf denen eine Erneuerung sich erreichen ließe, entgegen dem Starrsinn großer Mächte, die alles, was beim Kampf im Untergrund geopfert worden war, wertlos machen wollten. Unermüdlich versuchten sie, den 100, 200 Mann, die zu erreichen waren, klarzumachen, was von ihnen erwartet wurde. Sie, die Geschlagenen, von ihren unverbrauchten Kräften zu überzeugen. In jedem das Bewusstsein zu wecken, dass es auf ihn, gerade auf ihn ankomme, dass von seinen Handlungen die Zukunft abhänge. Rodin sah nur, wie auf die jungen Leute eingehämmert wurde, was getan werden müsse, was sie falsch gemacht hatten, wie man ihnen ins Gewissen redete. Wie schon einmal, nur unter anderen Vorzeichen. Damals war es das Verkehrte gewesen, jetzt sollte es das Richtige sein. Wie aber hätten sie dieses unterscheiden können? Und doch war es noch nicht das Ultimatum Warnkes an ein paar Zögernde gewesen, entweder die eine oder die andere Seite zu wählen, die Rodin zur Trennung vom Kulturbund veranlasste, sondern Wehners Verstoßung. Dass dieser, der im August endlich aus dem Lager freigelassen worden war und in der Industriestadt Buraes Arbeit in einer Textilfabrik gefunden hatte, von der Teilnahme an der Einheitsbewegung ausgeschlossen worden war, bewies ihm, dass die kommunistische Partei auf ihrer führenden Rolle in der Front und ihren festen Richtlinien bestehen würde. Wehner hätte Sozialdemokraten und Kommunisten zusammenführen, der Sozialdemokratie aber auch Vorteile verschaffen können, die eine kommunistische Hegemonie gefährdeten. Doch die Schreiben Warnkes an einige Militärflüchtlinge waren bereits die Folge von Rodins Äußerung, eine Demokratisierung Deutschlands sei nur mit dem Beistand der Westmächte möglich. Da schon im Spätherbst nicht mehr gesagt werden konnte, dass die Alliierten ein gemeinsames Ziel verband, musste Rodin mit seiner Idee einer Lösung nach britisch-amerikanischen Interessen in den Augen derer, die einen Staat wollten, in dem der Faschismus beseitigt und der Sozialismus aufgebaut werden würde, als Verteidiger eines Deutschlands erscheinen, in dem die faschistische Vergangenheit sich verdrängen ließe und die Eigentumsverhältnisse unberührt blieben. Die Militärflüchtlinge verstanden nicht die Gründe der Meinungsverschiedenheiten. Sie schwankten hin und her zwischen den Argumenten Rodins und Warnkes und gerieten schließlich, nach der Spaltung des Bunds, in eine Verwirrung, die nicht nur die Trennung vom Vergangenen, sondern auch die Aussichtslosigkeit der Zukunft umfasste. Einige suchten noch Halt bei Rodin und bei dessen Darstellung der demokratischen, humanistischen Grundsätze. Andere sammelten sich um Warnke, der sie vertraut machen wollte mit der Geschichte der Arbeiterbewegung, dem Wesen der Gewerkschaften und des Internationalismus. Die meisten aber, enttäuscht, dass es keinen Zusammenschluss gab, hatten sich von den Strategien der Politik abschrecken lassen. Die Anschauungen des Psychologen und des Parteifunktionärs hätten miteinander verknüpft werden können. Denn sowohl moralische als auch praktische Anleitungen wurden benötigt, um die Vorstellung eines Weiterkommens entstehen zu lassen. Doch im Frühjahr 1945, als die Aufteilung Deutschlands in Besatzungszonen bevorstand, gab es nur noch den Wettlauf, um rechtzeitig an den bestimmten Plätzen zu sein. Die bürgerliche Presse feuerte den kämpfenden Westen an, pries dessen Überlegenheit, die ausschlaggebend sein würde für die künftige Entwicklung, und ließ den Vormarsch der Roten Armee fast in Vergessenheit geraten. Unter den Sozialdemokraten hatte Brandt am längsten an dem Gedanken einer einheitlichen sozialistischen Partei festgehalten. Er war der Einzige, der es noch wagte, vor den Tendenzen in der eigenen Partei und vor den Alliierten zu warnen, die beabsichtigten, die Macht der Schwerindustrie und der Geldindustrie in Deutschland zu restaurieren. Doch wie hätte noch, da die sowjetischen, britischen und amerikanischen Truppen sich dem deutschen Boden näherten, Einheit zustande kommen können, fragten wir uns. In dem breiten, demokratischen Zusammenschluss, wie Brandt ihn sich vorstellte, wären die Kommunisten in der Minderheit gewesen. Und nach Auffassung der Kommunisten müsste eine Einheitspartei unter der Führung derer stehen, die im illegalen Kampf die Avantgarde gestellt hatten. Nie würden sich diese Auffassungen im westlichen Teil des Landes zur Übereinstimmung bringen lassen. Nichts könnte Brandt erreichen bei der Leitung seiner Partei, die den Sozialismus ausschalten und die Trennung von den Kommunisten verschärfen wollte. Die Kommunisten würden die Fehler von 1918 nicht wiederholen, sondern sogleich, in der Zone, die ihnen zur Verfügung stand, ihre Vormacht befestigen. Die Sozialdemokratische Partei würde sich, wie nach dem vorigen Krieg, auf einen neuen Werdegang innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft einrichten. Die Kommunisten würden, im Versuch, ein Vierteljahrhundert des politischen Zerfalls zu überwinden, Einheit erzwingen, dass Sozialismus entstehe. Ging der Emigration nun auch das Bild einer einheitlichen Kultur verloren, so war der Bund doch den politisch Aktiven nützlich gewesen. Wieder hatte es sich gezeigt, dass das Exil nur jene entkräftete, die nicht wussten, wo sie hingehörten, den anderen aber, die ihre Zugehörigkeit nie vergessen hatten, einen Zwischenzustand bedeutete, von dem aus neu zu beginnen war. Diesen hatte der Bund den Sinn ihrer Ausdauer bestätigt. Sie konnten sich jetzt darauf berufen, dass sie als Vertriebene an die Kultur ihres Landes gemahnt hatten. Sie waren dazu berechtigt, die Traditionen dieser Kultur einzufügen in eine soziale Ordnung, die ihnen gehören würde, während die anderen, die von einem Weg abgekommen waren, keine eigene Kultur mehr besaßen. Für sie, die draußen bleiben würden, begann mit dem Ende des Exils dessen tödliche Wirkung. Nur die wenigsten würden finden, was den Sinn ihres Überlebens bestätigte. Für die alten Parteiarbeiter zeichnete sich die Verwirklichung alles dessen ab, was sie in den Jahren außer Lands ergrübelt hatten, und auch die erwarteten Zusammenstöße, furchtbarer Art vielleicht, würden ein Teil des Prozesses sein, für den sie geschult worden waren. Mit ihrer Hoffnung auf eine revolutionäre Veränderung in Deutschland konnten sie niemanden mehr für sich gewinnen, doch mit ihrer Überzeugtheit von den Aufgaben einer erneuerten Kultur gaben sie dem Bund, den sie nach wie vor überparteilich nannten, einen letzten Ansporn. Unter wechselnder Leitung, mehr und mehr von den Bürgerlichen im Stich gelassen, verlor der Bund sein Gefüge und erlebte doch seine fruchtbarste Zeit. Für mich, der ich mit einer besonderen deutschen Kultur nie etwas hatte anfangen können, stellte die Ahnung einer entstehenden, revolutionären, universalen Kultur eine Verlockung dar, die mir über die Trostlosigkeit des Alltags hinweghalf. Spärlich existierend vom Erlös meiner Artikel in Gewerkschaftsblättern und in seltenem Fall eines Beitrags für eine literarische Zeitschrift, konnte ich nun den Boden, von dem aus ich meine Erfahrungen zur Sprache bringen wollte, erweitern und vor mir die vielen Bemühungen sehen, die alle poetisch und soziologisch, visuell und politisch, die Zugänge zu einem neuen Zusammenleben öffnen würden. In der kurzen Zeit bis zum Friedenstag waren wir von einer seltsamen Euphorie begriffen. Auch die Politiker, die neben ihren gepackten Koffern saßen, gaben sich der Vorstellung hin, dass das Bewusstwerden der Leiden, von denen die Welt betroffen worden war, doch noch zu einer Versöhnung führen müsse. Und da stand das unversehrte Amerika schon im Begriff, sich herzumachen über Europa, um Englands und Frankreichs imperiales Erbe anzutreten, keck und frisch hineinzustampfen in den Leichengeruch und alles, was wir uns noch zurechtlegen mochten, über den Haufen zu werfen. Vielleicht spannten wir unsere Erwartungen zu hoch, weil die letzten Wochen sonst nicht zu ertragen gewesen wären. Nur wenige, zu ihnen gehörten Henke und Hodan, äußerten von gegensätzlichen Gesichtspunkten aus, was wir alle doch wussten, dass in Deutschland nichts vorhanden sei von den Impulsen, wie sie 1918 aufgekommen waren, dass in dem geschlagenen Land alles den Siegermächten überlassen bliebe, dass dieses Volk mit seinem Kadavergehorsam neben seinen Herren, denen es die Treue geschworen hatte, bis zu deren letztem Röcheln ausharren, dann, wenn die Stärkern kämen, diesen zuwinken und ihnen seine Dienste anbieten würde, als sei nichts geschehen. Ekel überkam Hodan beim Gedanken an dies von Grund auf verdorbene Land. Henke indessen ging von der materialistischen Möglichkeit einer Umwandlung aus. Für Hodan war Deutschland eine Gegend, dunkler als das Afrika, das Stanley und Livingston vorgefunden hatten. Für Henke, den Ökonom, war es ein Feld für Rodung und Anbau. Weit hatte Hodan sich entfernt von dem Enthusiasmus des ersten Fünfjahrplans, den er uns in Spanien geschildert hatte und der nun mitten in Europa unter neuen Vorzeichen wieder vollzogen werden könnte. Mit lethargischem Spott wies er die Idee von der bevorstehenden großen Wende von sich ab. Wie ein geistig Gestörter nicht von heute auf morgen den Weg zur Genesung antritt, sagte er, so ist auch ein krankes Land nicht dazu imstande. Eine Überprüfung alles Vergangenen müsse zuerst stattfinden. Und nicht dem Vergangenen, dem Zukünftigen wenden wir uns zu, wurde ihm geantwortet. Wir werden durch beispielhaftes Verhalten die Menschen zum Umlernen bringen, werden die neuen Generationen für uns gewinnen. Auf den Schutthaufen gehört das Alte und Verbrauchte. Erst im Verlauf dieser Überprüfung, fuhr Hodan fort, würden sich die demokratischen Freiheiten anlegen lassen. Doch was diese Freiheiten wert seien, wurde erwidert, wenn sie nur eine schmale Spur ausmachten, die neben der Freiheit der Märkte, der Freiheit der Bereicherung einherliefe. Um eine sozialistische Ordnung herzustellen, sagte Hodan, werdet ihr in eurer Isoliertheit zu Gewaltmaßnahmen greifen müssen. Und die Kommunisten entgegneten, dass diese Gewalt der Gerechtigkeit diene, verheerend aber sei die Gewalt der anderen Seite, weil sie die Menschen in Klassen bände, die Arbeitenden niederhalte, die Länder und Kontinente den Monopolen unterwerfe und zu immer größere Waffenmacht treibe. Nie mehr könne die Sowjetunion, so sagten die Liberalen, die Humanisten, den Arbeitenden zum Vorbild werden. Schnell würden diese zu unterscheiden verstehen, welches System ihnen die günstigsten Bedingungen anbiete. Sie würden nach Lohn, Essen, Freizeit, Verbrauchsgütern fragen, würden sich von der Ideologie nicht reinreden lassen. Sie würden selber entscheiden wollen über die Betriebe, sagten die Kommunisten. Sie würden selber die Produktion in die Hände nehmen, nicht wieder für fremde Herren schuften wollen. Und auf der Gegenseite hieß es würden ihnen, unterm Sozialismus, die Mittel fehlen, ihnen käme keine Hilfe zu. Jahre würde die Sowjetunion brauchen, bis sie ihre Zerstörungen geheilt habe. Im Westen aber würde es einen Zustrom von Geld geben. Dort käme der Warenhandel, der Aufbau der Städte in Gang. Dort würde die persönliche Initiative sich uneingeschränkt entfalten können. Und unsererseits wurde der Disput beendet mit der Feststellung, dass das, was sich aus eigenem Vermögen erreichen lasse, haltbarer sei als alles Geschenkte. Dennoch wäre ich damals, vorm Friedenstag, als ich mich fragte, wen die Schuld treffe an der Spaltung des Bunds, der Spaltung der Front, nur antworten können, dass beide Seiten getan hatten, was ihnen möglich war und was durch ihre Wahrheitsbegriffe bedingt gewesen war. Viel später würde ich einmal untersuchen, was noch beständig sei von all dem, was mit so viel Besessenheit und auch Verzweiflung vollbracht worden war. Und bei diesem Rückblick würde ich feststellen, dass wir am 8. Mai schon einen Misston im Jubel gehört hatten, dass uns war, als sei das Gebrüll der Erleichterung eigentlich Ausdruck des Entsetzens über eine Niederlage. Und als stünden wir nun inmitten aller fehlgeschlagenen Bemühungen, und ich würde erkennen, dass wir den harten, unaufhörlich die Entscheidung fordernden Stimmen damals schon Recht gegeben hatten, und auch in der entlegenen Zukunft würden diese Stimmen Recht behalten. Denn nicht Verblendung, Monomanie, wie ihre Widersacher sagten, war es gewesen, sondern Klarsicht, die sie dazu getrieben hatte, an ihren Appellen festzuhalten. Angesichts der Gewalt, die alle Warnungen übertraf, die die Warnungen bald unter sich verschütten und über uns herfallen würde, gab es keinen Aufschub. Wer jetzt nicht wusste, auf welcher Seite er zu stehen hatte, wurde zerrieben. Nicht, dass er dabei draufgegangen wäre, im Gegenteil, es ließ sich gut in der Unentschlossenheit leben. Doch er machte sich zum Bindeglied für die Niedertracht. Er war, indem er sich treiben ließ, zum Helfershelfer der neuen Zerstörungssucht geworden. Noch aus weiter Entfernung, die ich erreichen müsste, um meine Erfahrungen deuten zu können, würde ich die Erschütterungen empfinden, wie sie vom Abschluss jener Phase ausgingen. Über den Begriff der Zeit zu sprechen, war auch früher oft unser Anliegen gewesen. Wie tief aber wäre erst diese ständig fließende Veränderung zu spüren, wenn noch einmal so viel Zeit vergangen sei, wie damals für mich beim verhängnisvollen Ende des Kriegs.